Weiche keinen Finger breit von deinen Wegen ab. Dann wirst du wie auf grünen Augen durchs Pilgerleben gehen. Dann kannst du ohne Furcht und Frauen den Tod ins Ankel sehen. Eine Einheit, eine Vision, eine Bewegung, ein Ideal und ein Befehl. Wir sind ein Bruderbund und wir stehen felsenfest. In unseren Herzen brennt ein Feuer, das uns nie verlässt. Wir verfolgen unsere Ziele mit dem Schädel durch die Wand. Fürchten weder Tod noch Teufel im Kampf fürs Vaterland. Nicht wird alles schwer, was immer er auch tut. Das Laster treibt ihn hin und her und lässt ihn keine Ruhe. Der schöne Frühling lacht ihm nicht, ihm lacht kein Ehrenfeld. Er ist auf Lug und Trug erpicht und wünscht sich nichts als Geld. Eine Einheit, eine Vision, eine Bewegung, ein Ideal und ein Befehl. Wir sind ein Bruderbund, der sich nicht gefallen lässt. In unseren Herzen brennt ein Feuer, das uns überlässt. Wir verfolgen unsere Ziele mit dem Schädel durch die Wand. Fürchten weder Tod noch Teufel im Kampf fürs Vaterland. Vergiss niemals, wo du herkommst, vergiss niemals, wer du bist. Verkauf nicht deine Seele, verlier nie dein Gesicht. Auch wenn sie uns heute jagen, morgen jagen wir. Gestern herrschte Satan, die Zukunft gehört dir. Eine Einheit, eine Vision, eine Bewegung, ein Ideal und ein Befehl. Und wir stehen felsenfest. In unseren Herzen brennt ein Feuer, das uns nie verlässt. Wir verfolgen unsere Ziele mit dem Schädel durch die Wand. Fürchten weder Tod noch Teufel. Ja, wir sind ein Bruderbund, der sich nichts gefallen lässt. In unseren Herzen brennt ein Feuer, das uns nie verlässt. Wir verfolgen unsere Ziele mit dem Schädel durch die Wand. Fürchten weder Tod noch Teufel. Ja, wir sind ein Bruderbund, der sich nichts gefallen lässt. In unseren Herzen brennt ein Feuer, das uns nie verlässt. Wir verfolgen unsere Ziele mit dem Schädel durch die Wand. Fürchten weder Tod noch Teufel im Kampf fürs Vaterland.